Schreibt's an alle Mauern. H. Carter Gavin, Vizekonsul ihrer britischen Majestät in Athen, ist ein Scheißkerl. Schmutzige Geschichte. Nach dem gleichnamigen Roman von Eric Embler. Hörspielbearbeitung: Angela Di Ciriaco-Sustorf und Peter Rotin. Aus dem Englischen von Günter Eichel. In meinem Brief hatte ich ausdrücklich um eine Unterredung mit dem Generalkonsul gebeten. Aber nein, er war wohl gerade zum Golfspielen unterwegs. Stattdessen schob man mich an diesen Carter Gavin ab. Einer der hypergescheiten, angeberischen und arroganten Musterschüler. Einer dieser blauäugigen Langhaardackel. Verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ, Mr. Simpson. Das macht nichts. In unseren Büros sind Sie ein ziemliches Ärgernis geworden. Was wollen Sie? Also, wie ich bereits in meinem Brief an den Generalkonsul erklärte, möchte ich meinen britischen Pass verlängern lassen. Sie sind keineswegs britischer Staatsbürger, Mr. Simpson. Ja, aber ich habe hier eine von der britischen Armee ausgestellte Geburtsurkunde, die meine Nationalität beweist. Sie sind der Sohn des Sergeant Arthur Thomas Simpson vom Army Service Corps und dessen Ehefrau Mrs. Rita Simpson. Ja, meine Mutter war Ägypterin. Die britische Armee ist in mancher Hinsicht eine merkwürdige Einrichtung. Besonders tolerant und hilfsbereit ist sie gegenüber Soldatenfrauen, die in wilder Ehe mit Armeeangehörigen zusammenleben. Ihre Mutter bekam die Pension, sie wurden nach England geschickt und erhielten eine Mittelschulausbildung. Sie hatten sehr viel Glück. Wie bitte Glück? In ihrer Interpol-Akte werden sie abwechselnd als Journalist, Dolmetscher, Chauffeur, Kellner, Verleger und Fremdenführer aufgeführt und... Hier steht, dass ihr eigentliches Geschäft Pornografie für den englischsprachigen Markt war. Ja, aber Bücher wie Ulysses, Lady Chatterley und Fanny Hill gelten heute als literarische Meisterwerke. War Gents Only auch ein literarisches Werk? 1955 wurden sie in London wegen des umfangreichen, obszönen und pornografischen Materials, das sie en gros zu verkaufen versuchten, vor Gericht gestellt, bekamen 12 Monate und anschließend beantragte das Innenministerium ihre Ausweisung. Ja, aber meine Ausweisung konnte ich erfolgreich anfechten. Wie Ihnen das gelang, ist mir schleierhaft. Der Richter muss einen sehr schlechten Tag gehabt haben. Und niemand hat Ihnen gesagt, dass Sie sich setzen können. Pardon. Mr. Simpson, Ihr Leben ist nichts anderes als eine verdammt dreckige Geschichte. Ich bin nicht hergekommen, um mich beleidigen zu lassen. In Ihrem Antrag für die ägyptische Staatsbürgerschaft hatten Sie erklärt, Sie wären nie im Gefängnis gewesen. Ihr Antrag wurde gestrichen. Jetzt streichen wir Sie. Ja, aber das können Sie nicht. Eine so gerissene Ratte wie Sie hätte Bescheid wissen müssen. Und versuchen Sie nicht, Ihren alten Pass an die Fälscher unten im Hafen zu verkaufen. Er ist bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Was hat mein Vater immer gesagt? Warum sich die Fäuste an der Kinnlade eines Mannes aufschlagen, wenn es leichter ist, ihm das Knie in die Eier zu rammen? Ein Vertriebener war ich schon immer, jetzt war ich auch staatenlos. In 10 Tagen lief meine griechische Aufenthaltsgenehmigung ab. Der Pass ist für Sie? Ja, ich hatte mich mit Genadou am Hafen verabredet. Einem scharfäugigen Typen, der immer Seidenhemden trug. Ich dachte, Sie sind Ägypter. Ich bin Brite, aber man macht mir Schwierigkeiten. Und bis alles geklärt ist, kann es Monate dauern. Den Pass brauche ich nur zur Überbrückung. Der Preis ist Ihnen bekannt? Ja. Und die Bedingungen? Die auch. Sie zahlen jetzt 10.000 Drachmen in bar. Den Rest ebenfalls in bar bei Lieferung. Dauert 3 Tage. Ja, aber das ist eine Kaution von 25%. Man hat mir gesagt, es wären 10%. Wie laufen denn Ihre Geschäfte? Die Saison war einigermaßen. Gehört der Wagen, den Sie da fahren, Ihnen? Ja. Geschäftsfreunde von mir wollen einen Kultur- und Reisefilm drehen. Interessiert Sie das? Sehr. Natürlich kann ich nichts versprechen. Monsieur Hayek wird entscheiden, ob Sie ihm sympathisch sind. Kommen Sie. Das Jackett meines Anzugs, den ich einem Zimmerkellner im Hotel Hilton abgekauft hatte, saß in der Taille etwas eng. Aber wenn ich es nicht zuknöpfte, sah ich einigermaßen sympathisch aus. Das Achterdeck der Luxusjacht bewachte ein Muskeltyp. Ein Aufpasser, der mir mit seinem Narbengesicht Angst machte. Hallo, Monsieur Simpson. Monsieur Hayek lag mit goldenem Armband und Halskette in einem Liegestuhl. Neben ihm ein leicht bekleidetes Mädchen, das wie 16 aussah. Ich darf Ihnen Mademoiselle Kaufmann vorstellen, meine technische Beraterin. Hallo? Mit meinem Leibwächter, Monsieur Guttard, haben Sie ja bereits Bekanntschaft gemacht. Bonjour, Monsieur Simpson. Ja, setzen wir uns. Sie haben Erfahrung bei der Arbeit für Filmgesellschaften, Monsieur Simpson? Ja, hauptsächlich bei der Organisation von Massenszenen. Wissen Sie, Leute aus der Gegend, Fischer, Dorfbewohner... An Fischern oder Dorfbewohnern sind wir nicht interessiert. Ich will die ruhmreiche Vergangenheit Griechenlands mit Fleisch und Blut wieder aufleben lassen. Das ist doch sehr interessant, Monsieur Hayek. Arbeiten Sie denn nach einem Drehbuch? Das einzige Drehbuch, was ich brauche, ist meine Fantasie. Den Rest überlasse ich der Natur. Und Fleisch und Blut. Von den dionysischen Orgien haben Sie hoffentlich schon gehört. Oh ja, natürlich. Ich möchte die Szenen originalgetreu vor authentischem Hintergrund rekonstruieren. Begreifen Sie, was ich brauche? Ich glaube schon. Leicht wird das jedenfalls nicht sein. Wenn es leicht wäre, würde Monsieur Hayek Sie nicht dafür bezahlen. Wir müssen Erregung schaffen. Kein Gefühl des Schmutzes. Ihre Aufgabe besteht darin, attraktive Paare zu finden. Nichts Altes, nichts von der Straße. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden? Madame Irma sitzt gewöhnlich in einen eleganten Hausmantel gehüllt in ihrem Hausgarten, trinkt unzählige Gläser Tee und liest ihr Schicksal aus einem Spiel Tarotkarten. Wenn dieser Hayek Qualität haben wollte, war Irma am ehesten dazu in der Lage. Wie ein Reisefilm. Verkleidete Tempeltänzer und Tänzerinnen, Nymphen, Faune, antike Götter und Göttinnen. Ja. Ja, und die Paare müssen in der Lage sein, realistisch zu agieren, Madame. Mit oder ohne Kleider? Soweit ich informiert bin, hält sich alles in den Grenzen des guten Geschmacks. 3.000 Drachmen täglich für jede Schauspielerin. Das Minimum sind 5.000. Die Mädchen werden nur tagsüber benötigt? Na, nur tagsüber. Bei Außenaufnahmen in den alten Tempeln. Und... was passiert mit dem Film? Die Kopien werden im Ausland hergestellt und in anderen Ländern vorgeführt. Die Firma ist bemüht, jegliche Komplikationen mit der Polizei zu vermeiden. Sie wissen, ich habe freundschaftliche Beziehungen zur Polizei. Heben Sie ab. Und? Und? Ja, die Karte zeigt einen Mann. Er hängt mit einem Fuß und einem Galgen. Wenn Sie jetzt bei einem Menschen, der Ihnen vertraut ist, an Verrat denken, liegen Sie richtig. 3 Tage drehte Hayek demonstrativ die üblichen Touristenattraktionen, ohne Filme in den Kameras. Danach fuhr er auf seiner Yacht mit den Darstellern, dem Kamerateam und einigen Kulissen zu Außenaufnahmen in eine kleine Bucht an der Küste, die von der Straße her nicht zu erreichen war. Herumhurende Nymphen und Faune kann man nicht fotografieren, wenn Touristen mit aufgerissenen Augen zusehen. Nein, aber ich habe gesagt, dass wir hier von der nächsten Seite rein. Ja, aber Herr, guck ihn doch an. Du siehst doch mit ihm. Ja, du. Nein, bitte komm von dieser Seite, von der anderen. An dem Tag, als die Orgien-Szenen drankamen, war La Kaufmann so eiskalt, als könnte sie nicht einmal ein Stück Butter in ihrem Munde schmelzen, als sie den anderen Mädchen Dinge vorschlug, die sie gemeinsam anstellen sollten. Derart, dass sogar ich mich schämte. Ich war nicht dabei, als der Krach anfing. Alle Darsteller hatte ich besorgt, die Finanzen waren geregelt und es schien mir unnötig, weiter bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Ich saß in einer Bar in Athen. 5 Minuten später stand ich kerzengerade in Genadus Büro. Wo sind Sie die letzten beiden Tage gewesen, Simpson? Hayek ist zufrieden. Alles ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Guttard hat gesagt... Guttard! Er hat versucht, die Mädchen zu verführen. zu verführen. Das Lachen wird Ihnen vergehen, wenn die Polizei Sie und diesen Idioten Guttard festnehmen wird. Eine Frau namens Irma Tsiguris hat Anzeige erstattet. Nein, Madame Irma würde nie... Ich meine, das kann sie doch nicht. Guttard wollte den Mädchen ein eigenes Haus einrichten oder ähnlichen Unsinn. Hayek hat beschlossen, dass Sie und Guttard umgehend verschwinden müssen. Ei, das ist aber nett von ihm. Ja. Ihr neuer Pass mit britischem Ein- und Ausreisevisum. 200 amerikanische Dollar und der Passage auf einem Schiff, das morgen nach Port Said ausläuft. Während ich am nächsten Morgen in meiner Koje lag und die Volvatim ins Mittelmeer hinausstampfte, da hatte ich die feste Absicht, mich umzubringen. Warum sollte ich warten, bis man mich den Fischen zum Fraß vorwarf? Warum? Warum sollte ich es nicht selbst tun, zu einem Zeitpunkt, der mir passte und auf meine eigene Art und Weise? Für die See braucht man kein Einreisevisum. Allem Anschein nach gehörte die Volvatim einer belgischen Reederei, war aber in Liberia registriert. Manchmal nahm sie Deckpassagiere an Bord. Meistens Araber, sagte der Steward, von Aden bis Sansibar, verpesten das ganze Schiff. Kapitän, wir freuen uns, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Yves Guttard, mein Kollege Mr. Simpson. Wir hoffen, als Journalisten an Bord Ihres Schiffes willkommen zu sein. Der Kapitän der Volvatim, Meneer van Bunnen, war äußerst dankbar, in Guttard einen Begleiter bei vielen Flaschen Geneva gefunden zu haben. Ich döste in einem Liegestuhl an Deck, als Guttard erschien, der kräftig nach Gin roch. Kennen Sie die Gegend, wo dieser Dampfer hinfährt, Simpson? Nein, noch nicht. Der Kapitän hat mir einiges erzählt. Es geht nach Lourenço Marques. Liegt in portugiesischem Mosambik. Noch immer ein Land der Weißen. Die wissen, wie man mit dem Makak umgeht. Auf der Schule in England wurde ich Makak genannt, weil ich in Ägypten geboren bin. Eigentlich heißt es Affe. Aber Makak sagt man auch zu den Schwarzen. Ich weiß, wie man ihn behandeln muss. Ich spreche etwas Spanisch. Genau das, was man braucht bei dem Makak. Der Kapitän würde mich für 125 Dollar mitnehmen, wenn ich als Hilfszahlmeister anheuere, Simpson. Aber warum wollen Sie als Hilfszahlmeister anheuern? Warum? Damit er keine Passagiergebühren bei der Fahrt durch den Kanal zahlen muss. Deshalb, darum. Vielleicht macht er Sie auch zum Hilfszahlmeister. Am nächsten Vormittag gab ich von Bunnen meine 125 Dollar. Viel Geld, um es am Arsch der Welt loszuwerden, wie mein Vater zu sagen pflegte. Die Sonne knallte vom Himmel. Die Nächte waren fast so schlimm wie die Tage. Es war unmöglich, in der Kabine zu bleiben. Wir schliefen an Deck und tranken Gin. Sehr viel Gin. Ich kenne diesen Offizierstyp. Und alles Waschlappen. Wenn es darauf ankommt, haben Sie Hose gestrichen voll. Wo haben Sie gedient, Simpson? In Libyen. War ich im Westteil der Wüste. Als Zivildolmetscher war ich in der Einkaufsstelle der Armeeverpflegung in Kairo. Welcher Dienstgrad? Leutnant. Obgleich ich nie einen scharfen Schuss abgegeben habe. Nicht? Nee. Er war immer nur die Zielscheibe. Guttard erzählte von algerischen Gefangenen, vom Indochina-Krieg und deutschen Ex-Nazis, die er kannte. Gute Soldaten, richtige Profis, wenn Sie wissen, was ich meine. Sie selbst waren wohl noch nie Profi, oder? Nein, aber ich weiß, was Sie meinen. Wirklich? Also gut, was meine ich? Wichtig ist vor allem durchzukommen und nicht wie ein verdammter Held draufzugehen. Auch eine Art professionelle Einstellung. Dann begann der Ärger mit dem Kondensator. Eine Kühlröhre hatte ein Leck, das ausgebessert werden musste. Zwei Tage später krochen wir langsam in den Hafen von Djibouti. Damit endete meine Karriere als Hilfszahlmeister. Wir mussten die Volvatim verlassen. Glücklicherweise kannte Guttard die Stadt. Das Hotel de l'Europe ist okay. Es gehört ein Armenier, der macht uns einen Sonderpreis. Weil Djibouti zugleich tropisch und französisch ist, hatte ich es mir malerischer erwartet. Es war nur eine Anhäufung viereckiger Steingebäude und kahler baumloser Straßen. Das Hotel war heruntergekommen und das Wasser, das aus dem Hahn kam, brackig. Im Innenhof war eine Bar, wo wir im Schatten an der frischen Luft sitzen konnten. Jetzt kommen Sie, Simpson. Ich hab Durst. Lassen Sie uns einen trinken. An einem der Tische saß Jean-Baptiste King. Er trug Khaki-Hosen und ein Buschhemd mit einem großen Schweißfleck auf dem Rücken. Mr. King, darf ich Sie mit meinem Freund Arthur Abdel Simpson bekannt machen? Mr. Simpson? Freut mich. Mr. King beschäftigt sich mit interessanten Dingen. Seltene Erden. Das klingt ja wirklich interessant. Haben Sie schon mal von Ilmenit gehört? Nein. Oder von Rutil? Nein. Das sind die Mineralien, aus denen Titan gewonnen wird. Davon habe ich schon gehört. Titan kommt zwar häufig vor, ist aber schwer zu gewinnen. Bei anderen Metallen ist es noch schwieriger. Pyrochlor zum Beispiel. Auch eine seltene Erde? Pyrochlor enthält das Metall Niob, für das großer Bedarf besteht. Und zwar für Kernreaktorverschalungen, Kernspintomographen. Ein außerordentlich wertvolles Material also. Der Weltpreis beträgt pro Tonne etwa 7.000 Dollar. Also ist das Ihr Job, die Suche nach diesem Zeug? Nicht ganz, Monsieur Simpson. Vielleicht können Sie sich nicht vorstellen, was ein konzentriertes und äußerst ergiebiges Lager eines dieser seltenen Mineralien wert ist. Fast so viel wie ein Diamantenfeld. Und außerdem ist es fast genauso schwierig, ein solches Gebiet zu sichern und zu schützen. Ich bin auf der Suche nach Männern mit Erfahrung und Einfallsreichtum. Oh, bitte entschuldigen Sie mich. Es war mir ein Vergnügen. Taxi! Major King wirbt Leute an. Wer ist Major King? Er benutzte seinen Rang nicht. Gestern ist er mit dem Flugzeug aus Fort Lamy im Tschad gekommen. Er ist auf der Suche nach Männern mit Erfahrung und Einfallsreichtum. In diesem Klima muss man viel trinken. Sonst riskiert man einen Herzschlag oder Nierenbeschwerden. Hey, Garçon. King hat einen sehr interessanten Vorschlag gemacht. Ein 3-Monats-Vertrag mit Option auf Verlängerung bei gegenseitigem Einvernehmen. Monatliches Grundgehalt 2000 Schweizer Franken. Plus alle Reisespesen. Unterhalt, Ausrüstung plus eine Prämie von 50% nach 6 Monaten. Monsieur, die Société Minière et Métallurgique de l'Afrique Centrale, SMMAC, diese Gesellschaft ist Ihr Arbeitgeber. Damit keine Missverständnisse aufkommen, und Ihre Verträge werden das auch festhalten, Sie gehören keiner militärischen oder auch nur paramilitärischen Organisation an. Sie sind ja einzig und allein als Sicherheitsbeamte beschäftigt. Außer Guttard und mir waren noch 3 Männer im Büro von King. Über die rechte Schulter hatte sich King einen Beutel aus Leder und Leinen gehängt und stellte uns die weiteren Sicherheitsbeamten vor. Langjährige Erfahrung als Berufsjäger und Tierfänger in Äthiopien und Kenia. Kopien kursierten. Wir bekamen die Verträge auf Geschäftspapier des Genfer Sitzes des SMMAC. Früher Leutnant der französischen Armee Infanterie. Einsatz im Senegal, in Obervolta. Wir bekamen Geld, unseren Sold. Und in meinem Pass waren 2 neue Transitvisa. Eines für den Sudan, das andere für die Republik Tschad. Simpson Arthur, ehemals Leutnant der britischen Armee, Abwehroffizier. In meinem Magen schwirrten schmutzig graue Motten. Eingesetzt bei Fernpatrouillen in der Wüste. Ich schwitzte. Zuletzt Werkschutz. Fließend Englisch und Arabisch. Aber das Nest, wo wir hin sollten, konnte nicht allzu unzivilisiert sein. Sonst wäre die Frau von Willens wohl nicht mitgekommen. Ganz schön gerupfter alter Vogel, das. Eine C-47 aus dem Weltkrieg. Hoffentlich weiß die Besatzung, was sie tut. Im Flugzeug waren lediglich zu beiden Seiten kleine Aluminiumstühle am Rumpf festgeschraubt. Den größten Teil des Platzes nahm eine lange Reihe von Kisten und Metallkästen ein. Das Flugzeug hatte lange in der Sonne gestanden und die Hitze im Innern ließ selbst King zurückprallen. Sobald wir in der Luft sind, kühlt es ab. Später bekommen wir etwas Obst und Käse. Außerdem Wasser und Wein. Der Vogel war vollgestopft mit Kisten. Mort stand auf einigen, das französische Wort für Tod. Dann konnte ich auch den Rest des Wortes entziffern. Mortier, das französische Wort für Mörser. Jetzt sagen Sie uns endlich die Flugroute, King. Wir fliegen nach Fort Achambon im Tschad, Mr. Wills. Es sind nicht viel mehr als 2000 Kilometer. Was passiert bei einem Navigationsfehler? Die technische Ausstattung der Maschine ist nicht gerade die modernste. Die Besatzung hat viel Erfahrung. Mein Mann ist 400 Stunden auf der C-47 geflogen. Er weiß, wovon er redet. Barbara Willens war Australierin in den 30ern. Eine schlanke Brünette mit einem schönen Mund und Augen, denen man nichts vormachen konnte. Jeder von Ihnen erhält jetzt von mir 3 Blätter. Die wichtigsten Punkte unseres Arbeitgebers sind hier festgehalten. Sie schildern ausführlich unseren Bestimmungsort. An dieser Stelle muss ich einen Punkt klarstellen. Ich rede offen und unverblümt über das, was passierte, aber die Ortsnamen in den folgenden Anweisungen ändere ich, um mich zu schützen. Provinz Kundi, Republik Mahindi, streng vertraulich. Die Republik Mahindi gehört zu den Kolonien französisch-äquatorialafrikas, denen Frankreich 1958 die Unabhängigkeit anbot. Der Gouverneur der Provinz Kundi ist seine Exzellenz Emir Othman Danfuado. Neben seiner bedauerlich übertriebenen Vorliebe für öffentliche Hinrichtungen und der Gestapo-ähnlichen Struktur, ist ja toll, gilt der Emir in Kundi als notwendigerweise strenger, aber wohlwollender väterlicher Fürsorger. Hört, hört, hört. Mhm. Die SMMAC unterhält äußerst freundschaftliche Beziehungen zum Emir. Na, ist ja gut. Und zu den von ihm ernannten Beamten. Kritik am Emir von Seiten des SMMAC-Personals wird nicht geduldet. Bei Zuwiderhandlung erfolgt die sofortige Entlassung. Kawaida ist das Zentrum unserer Betriebsanlagen zur Gewinnung von Wolfram und Cassiterit. Die Schmalspurbahn, die vom SMMAC-Personal betrieben wird, verbindet Kawaida mit unseren Anlagen im Hafen Matendo, wo das aufbereitete Erz in Kähne verladen wird. Ja, aber wo bleibt denn das Gebiet mit den seltenen Erden, das wir angeblich bewachen sollen? Wo ist denn das? Krankheiten, mit denen man in der Provinz Kundi rechnen muss. Bilharziose, Lepra, Ankylostomiase, ist der Hakenwurm. Filariase, Askariase, Wurminfektion. Dysenterien und Geschlechtskrankheiten. Typhus, Gelbfieber, Pocken und Meningitis. Außerdem Malaria und Trypanosomiase, Schlafkrankheit. Niemals Vorsichtsmaßnahmen vergessen. Niemals irgendwelche Depressionen dulden. Ja. Eine positive, fröhliche Haltung ist unbedingt natürlich erforderlich. Dies ist auch eine Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber. Herzlich willkommen in Kundi. Ja. Meine Damen, meine Herren, ich bin Ihnen noch ein paar Erklärungen für Ihren Aufenthalt hier in Kawaida schuldig. Sie befinden sich im Gästehaus der SMMAC. Jeder von Ihnen hat sich so zu verhalten, als stünde er, wie man so sagt, unter Arrest. Soll das ein Scherz sein? Ab sofort betrachten Sie sich als Offizier im Einsatz. Die Sicherheitsvorschriften sind genauestens einzuhalten. Ich gehe davon aus, dass Sie die Anweisungen sorgfältig gelesen haben. Ja, natürlich. Ja, ist gut. Sie enthalten leider einen Fehler. Die internationale Grenze läuft durch die Provinz Kundi und zerschneidet diese in die Zonen A und B. Dann kam King zum eigentlichen Problem. Bodenschätze. Die Yugesi Mining and Development Corporation, UMET, ein amerikanisch-westdeutsches Konsortium, hat Manganerz entdeckt. Auf dem Weg zu den Schürforten jedoch aus Sicht der Regierung von Mahindi den komplizierten Grenzverlauf verletzt. Der Emir habe SMMAC daraufhin vertraulich um Rat gebeten. Die SMMAC hat ein Forschungsteam geschickt und, natürlich heimlich, auf dem Territorium von Kundi ein Vorkommen seltener Erden entdeckt. In einem geschätzten Wert von mehr als 3 Millionen Dollar. Und wo befindet sich das Vorkommen? Mit dieser Frage brauchen wir uns nicht mehr zu beschäftigen. Sie werden jetzt verstehen, meine Herren, dass dieser Grenzstrich wegradiert werden muss. Schnell und endgültig. Wie groß ist die Zone A? Gibt es Straßen? Was für Truppen sind dort stationiert? Sind das ausgebildete Soldaten? Was ist mit Zone B? Gibt es Kartenmaterial? King bejahte das, wollte die Karten aber erst später herausgeben, um jegliche etwaige Unvorsichtigkeit unsererseits zu verhindern. Die Soldaten seien nur unvollkommen ausgerüstet. Die gegnerische Seite bestehe aus einer Garnison in Zone A mit 2 Kompanien, hauptsächlich im Gebiet von Amari. Die meisten Soldaten seien jedoch nur mit Polizeiknüppeln ausgerüstet. Alle schienen ganz zufrieden. Doch mir gingen ganz andere Überlegungen durch den Kopf. Ich überlege gerade, was dieses amerikanische westdeutsche Konsortium wohl für das, was wir wissen, bezahlen würde. Vorsicht! Solche Reden können gefährlich werden. King weiß genau, dass uns dieser Gedanke kommen muss. Also gibt's nur eine Erklärung. Er muss fest davon überzeugt sein, dass er uns in der Hand hat. Oder? Was meinen Sie, Simpson? Ich weiß nicht. Die SMMAC bezahlt ihn und uns, aber befehlen tut dieser Emir. Es ist sein Unternehmen. Und so soll es für die Außenwelt auch aussehen. Immerhin hatten wir Uniformen bekommen. Lange khakifarbene Drillighosen und Buschhemden mit großen Taschen sowie eine Art Hut mit breiter, weicher Krempe. Außerdem bekam jeder ein emailliertes Metallabzeichen in den Nationalfarben Mahindis. Dieses Abzeichen weist Sie als Offiziere der Truppen von Mahindi aus. Unter keinen Umständen darf es hier in Kawaida getragen oder auch nur gezeigt werden. Es ist einzig in den Operationsgebieten zu tragen. Und wieder erinnerte ich mich an einen Ausspruch meines Vaters. Die meisten Offiziere sind Arschlöcher. Und wenn man sie näher kennt, merkt man, dass sie noch größere Arschlöcher sind. Meine Herren, von einem unserer Außenposten ist Captain Trotman zu uns gestoßen. Betrachten Sie ihn von nun an als meinen Stellvertreter. Trotman stammt aus dem Elsass, wie King. Und hatte eine ausgesprochen bissige, hämische Art. Ich gehe davon aus, dass Ihnen der Umgang mit einer Uzi nicht bekannt ist. Diese Maschinenpistole wurde in Israel entwickelt, mit aufgesetztem Magazin, das 25 Schuss enthält, wiegt sie 4 Kilo. Sie verschießt Parabellum-Munition von 9 mm mit einer Feuergeschwindigkeit von 650 Schuss pro Minute, wenn man die Magazine schnell genug wechseln kann. Das sogenannte Bataillon des Emirs besteht aus weniger als 400 Mann, ohne Schießausbildung. Aber gefährlich schießwütig. Sie sind eine Bedrohung für jeden, nur nicht für den Feind. Die meisten können mit dem Bajonett besser umgehen als mit dem Gewehr. Aber wenn man ihnen den Feind zeigt, dann werden sie kämpfen. Die Grenze werden wir unmittelbar nördlich von Matendo überschreiten. Das Tempo ist wesentlich. Gruppe 1 wird geführt von Barriere mit Reuss als Stellvertreter. Gruppe 2 von Guttar mit Willens als Stellvertreter. Beide Gruppen haben Funktelefone mit fester Frequenz. Das Unternehmen führt den Namen Lanzenspitze und wird von mir, Captain Trotman, befehligt. Ihm unterstellt es Simpson als Funker und Verbindungsoffizier. Zuerst machte ich mir keine großen Sorgen. Funk und Verbindung klingt nicht besonders gefährlich. Man sitzt neben einem Feldtelefon, gibt Befehle weiter und steckt Nadeln in eine Karte, dachte ich. Für unsere beiden Gruppen wird es nicht schwierig sein, in Verbindung zu bleiben. Aber wie funktioniert das mit der Nachhut? Über Simpson. Das Gerät im Kommandowagen von Lanzenspitze ist stark genug. Übrigens sollten wir ab sofort unsere Funkdecknamen benutzen, um uns daran zu gewöhnen. Zum Thema Funk und Verbindung möchte ich anfügen, dass wir Funktelefone mit fester Frequenz und einer maximalen Reichweite von bis zu 7 Kilometern haben. Hoffentlich sind Sie ein guter Lastwagenfahrer, Lanzenspitze. Ja, das bin ich. Gut. Es wäre nämlich peinlich, wenn die Lanzenspitze verbogen würde. Eines muss klar sein, Simpson. Niemand hat Zugang zu unserer Funkausrüstung, ausgenommen Major King und ich. Warum Sie, wenn wir im Einsatz sind? Das ist ein Befehl. Verstanden? Jawohl, verstanden. Meine Herren, ich bitte Sie heute Abend zur Willkommensfeier ins Zelt. Das hier gebraute Hirsebier kann man bedenkenlos trinken. Natürlich. Wir waren die Angreifer, die Kopf und Kragen riskieren mussten, das war klar. Und dass alle sich gern mit Bier und Cognac vorlaufen ließen, den King mittlerweile aufgestockt hatte. Und außerdem hatte ich verstanden, dass Willens nur so tat, als wäre er betrunken. Abends ziemlich spät stand er auf, schwankte leicht und stolperte mit einer Entschuldigung aus dem Zelt. Mein Mann ist etwas aus der Übung, Mr. Simpson. Ja, vielleicht ein leichter Fieberanfall? Adrian. Bis auf Malaria hat er alles gehabt. Er ist immun. Das wissen sogar die Moskitos. Er braucht ein bisschen frische Luft. Sie heißen Arthur, nicht wahr? Ja, Mrs. Willens. Auch. Ich bin Barbara. Und sehe besser mal nach, was mein Mann macht. Würden Sie so freundlich sein, mich zu unserer Hütte zu begleiten, Arthur? Gerne, Barbara. Abgesehen davon, ist es schöner, im Dunkeln zu sprechen. Wirklich, das ist mir neu. Wenn man das Gesicht des anderen nicht sieht, dann zählen nur die Worte. Man hört genauer zu. Und die Möglichkeit, sich misszuverstehen, ist geringer. Adrian ist nicht betrunken. Er hat nur so getan, damit wir beide uns unterhalten können, allein und ohne, dass sich jemand wundert. Adrian möchte Ihnen einen geschäftlichen Vorschlag machen. Und warum macht er ihn nicht selbst? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ein alter Freund meines Mannes wohnt in Amari. Er arbeitet für die Yugasi Mining and Development Corporation. Wie für die Humid? Er ist Südafrikaner, Geologe und beschäftigt sich mit seltenen Erden. Als King mit seinem Angebot auftauchte, telegrafierte Adrian seinem Freund und fragte nach seiner Meinung. Interessiert es Sie, Arthur, wem dieser Fleck seltene Erden gehört? Ja, aber ich werde von der SMMAC bezahlt. Die Humid würde Ihnen mehr bezahlen. Und dann nannte sie mir die Frequenz des Funkgeräts der Humid. Ich sollte sie während des Einsatzes verwenden, und zwar auf ein verabredetes Zeichen von Willens. Überlegen Sie sich. Wenn wir gewinnen, sind Sie gut dran. Gehen Sie jetzt zurück. Gute Nacht, Arthur. Guttard bot mir einen doppelten Cognac an, als ich wieder neben ihm saß. Ich hatte ihn dringend nötig. Na, Lanzenspitze? Du hast mit Barbara Willens geredet? Natürlich wollte ich ihm eigentlich nichts sagen, aber irgendwie... Ja, ich bin ein Mensch, der die Wahrheit liebt. Und es gibt Situationen, in denen braucht man einen Freund. Wie? Du wirst das Zeichen durchgeben? Mit etwas Verzögerung? Willens ist kein Dummkopf. Wenn es klappt, können wir ruhig einen Teil des Gewinns für uns abzweigen. Ja, aber etwas stimmt nicht an der Geschichte, die mir Barbara Willens erzählt hat. Willens hat einen Vertrag mit der Humid. Als Spion? Als Forscher, ich weiß nicht, Berater oder meinetwegen auch Werkschutz. Willens ist unter Druck, ganz klar. Das muss er sein, sonst hätte er mich nicht gebeten, das vereinbarte Zeichen durchzugeben. Kings Sicherheitsvorkehrungen sind für ihn zu streng. Jetzt kommt er nicht durch und seine Zeit läuft ab. Und was wirst du tun? Na, ich werde das vereinbarte Zeichen durchgeben. Aber angenommen, die Sache verzögert sich. Wir könnten daran nichts ändern. Ich täte mein Bestes. Mit deiner Hilfe, kapiert? Nein. Es könnte für uns ganz nützlich sein, wenn wir in jedem Lager einen Fuß hätten, oder? Gewinnt die SMMAC, sind wir auf ihrer Seite. Und gewinnt die Humid, dann haben wir dazu beigetragen. Ich finde, du verdienst noch einen Cognac, Arthur. An einem Freitag, einem Feiertag der Moslems, den der Emir gewählt hatte, um zu zeigen, dass das Unternehmen seinen Segen hatte, zogen wir in den Krieg. Noch am Donnerstagabend hatte mich Willens auf der Latrine erwischt, um mir einen Zettel mit der verschlüsselten Botschaft an die Humid zuzustecken und den Schuldschein über 5000 Mark zu geben. Sie können nichts falsch machen. Wichtig ist nur, dass die Meldung heute Abend abgeht. Und zwar so bald wie möglich. Hatten Sie verstanden, Arthur? Hätte ich wirklich die Absicht gehabt, das zu tun, was er wollte, statt die Meldung hinauszuzögern, bis sie nutzlos war, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht. So machte ich bloß ein enttäuschtes Gesicht und offenbarte ihm, dass Guttard von der Sache Wind bekommen hatte. Wenn's sein muss. Ich gebe ihm einen Schuldschein über 2000 Mark, aber tun Sie Ihr Möglichstes. Kundi sind die beiden Stunden vor Anbruch der Morgendämmerung die kühlsten des Tages. Neben unseren Waffen und der Munition hatten wir Kanister mit abgekochtem Wasser, Verpflegung für 24 Stunden und Verbandszeug dabei. Ein Arzt aus Kawaida, der in der Nachhut mitfuhr, meinte, er hätte nichts mit dem Einfall nach Ugasi und dem Angriff auf die Humid zu tun und sei nur dazu da, nach dem Gemetzel die Fetzen aufzusammeln. Ich fuhr den Kommandowagen. Sergeant Musa, ein riesiger, kohlschwarzer Mann, war am Maschinengewehr und zwei Makak hinten auf der Ladefläche. Mein Walkie-Talkie lag auf dem Sitz neben mir. Lanzenspitze an Amboss. Sprechen, Lanzenspitze. Sind auf der Straße nach Matendo und rücken vor. Du Haben Sie Scheinwerfer eingeschaltet, Lanzenspitze? Nein. Und so werden Sie bald sehen. Ende. Mit ohrenbetäubendem Hupen hielten wir beim Ugasi-Posten. Der Wachmann griff nach seinem Gewehr, rannte auf die Fahrbahn und Musa eröffnete das Feuer. Noch nie hatte ich erlebt, dass ein Mensch auf diese Weise getötet wird. Irgendwelche Schäden, Lanzenspitze? Nichts Besonderes. Machen Sie Meldung. Zwei Tote, der Rest gefangen. Auf unserer Seite keine Verluste. Meine Beine zitterten. Der Schlagbaum ging hoch und wir fuhren durch die Straßensperre in die Republik Ugasi. Hier, Hammer und Amboss. Vor uns eine Straßensperre. Wir klären auf und entscheiden, was wir tun. Irgendjemand hat denen Bescheid gesagt. Ende. Hier hielt ich die Zeit für gekommen, die Meldung von Willens durchzugeben. Den beiden Makak befahl ich abzusteigen. Dann schaltete ich den Frequenzwähler auf 22 MHz. Kein Mensch beobachtete mich. Ich holte den Zettel aus der Tasche, den Willens mir gegeben hatte. Jensen 2, Ende. Hier, Jensen 2. Sprechen Sie. Ende. Sofort Exekutive von Fielder. Der Rest bestand aus Codewörtern, die keinen Sinn ergaben. Die Stimme wiederholte meine Meldung und fragte: Kommen Sie damit nicht ein bisschen spät, Fielder? Hier ist nicht Fielder. Sie haben jetzt Ihre verdammte Meldung. Der Rest liegt bei Ihnen. Wer spricht denn da? Ich schaltete den Frequenzwähler wieder auf das Band zurück, das King benutzte. Ein Mörser hatte unmittelbar vor mir auf der Straße das Feuer eröffnet. Ein Mann lag dort, dem der halbe Kopf weggerissen war. Es erwischte Trotmans Jeep. Er fuhr von der Straße mitten ins Unterholz. Du musst Trotman Feuerschutz geben. Sie sind auf der anderen Seite, circa 300 Meter weiter. Wenige Sekunden später hämmerte es los. Trotman kroch, rannte und tauchte zwischen dem Gebüsch hindurch. Schwitzend landete er bei uns und fluchte über den Verlust seines Jeeps. Dann stand Willens neben mir. Haben Sie das Signal durchgegeben? Ja. Wann? 10 Minuten. Wir halten die Straße von hier aus unter Feuer, bis ihr an ihm vorbei seid. Dann stoßen wir durch. Ringsum standen Kakaobäume. Von dort kam das Knattern automatischer Waffen. Ich hatte das Gefühl, als schössen alle auf mich. Trotman sprang von unserem LKW ab und beobachtete die hinter uns liegende Straße. Mal sehen, was los ist. Am Ufer der Bucht stand Guttar und unterhielt sich seelenruhig mit einem Weißen in der dschungelgrünen Uniform des Gegners. Der fremde Weiße drehte sich um und sah Trotman an. Ach, Sie? Das hätte ich mir denken können. Jean-Pierre. Ist Ihnen das Spiel diesmal zu sehr an die Nieren gegangen? Wie soll man mit diesen Idioten schon groß mitspielen? Darf ich vorstellen? Funker Simpson, kommen Sie mal rüber. Das ist Kapitän Villet, der diesmal im falschen Boot sitzt. Villet war ein Mann mit breiten Schultern, rosiger Haut und einer langen, spitzen Nase. An seiner linken Hand fehlten zwei Finger. Seid ihr euch eigentlich klar darüber, was ihr euch da einlasst? Der SMMAC wird es gar nicht passen, wenn wir die Erzkähne nicht mehr aus Matendo hinauslassen. Wenn nötig, werden sie versenkt. Der Jumet geht es ums Geschäft. Uns auch? Sagen Sie Ihren Männern, dass sie unsere Einheit passieren lassen sollen? In diesem Augenblick erschien Willens, um zu melden, dass wir drei Verwundete und einen Toten hätten. Hat sie mit einer Handgranate selbst in die Luft gesprengt. Wie viele haben Sie denn verloren? 5 oder 6. Willens sah Villet nicht an und Villet Willens nicht. Es war klar, dass die beiden sich ebenfalls kannten. Leider brauche ich Ihren Lastwagen, Jean-Pierre. Sie haben mir meinen Jeep zerschossen. Wo wird man versuchen, uns aufzuhalten? Bei der Brauerei. Und Sie können mir glauben, man wird Sie aufhalten. Dafür habe ich gesorgt. Wir haben dort schwere Maschinengewehre postiert. Wir haben Mörser und Maschinengewehre. Hören Sie zu, mein Freund. Sie wollen keine Verluste und wir auch nicht. Warum sollten wir nicht jetzt schon vernünftig sein? Sie haben Ihren Auftrag erfüllt. Überlassen Sie King den Rest. Ich habe Befehl, Amari einzunehmen. Mein Interesse für Brauereien beschränkte sich allein darauf, dass ich dringend etwas zu trinken brauchte. Als wir die Brauerei mit der Aufschrift Brasserie Tambo anfuhren, rannten überall auf dem Gelände Hühner herum. Einer der Makak sprang ab, um ein Huhn einzufangen. band ihm die Beine zusammen und warf das gackernde Bündel hinten auf den Wagen. 10 Minuten später zerfetzten unsere Geschosse den Gegner, soweit er sich auf dem Brauereigelände befand. Ja, wie mein Vater zu sagen pflegte, Aufgabe des Soldaten ist es, den Feind zu bekämpfen und ihn nicht bloß anzufurzen. Ich fange mit den Handgranaten an. Wenn du sie hörst, beschäftigst du sie im obersten Stock, klar. Aber sollten wir vorsichtiger sein? Vorsichtiger? Ich hab noch den Schuldschein von Willens, du doch auch. Ja, weiß ja, gucken, wann wir die einlösen können. Jetzt geht's um uns oder sie. Ich hab die Meldung von Willens durchgegeben. So unnötig. Wir werden sie. Die Präfektur der Brauerei hatte 2 Stockwerke. Nirgends war auch nur die kleinste Deckung. Sämtliche Fenster des Erdgeschosses waren vergittert und verrammelt. Die Köpfe unten behalten. Auf dem Dach stehen 2 Maschinengewehre. Das sind unsere Leute. Jumet-Angestellte. Zivilisten. Was machen die in der Präfektur? Können sie nicht zur Vernunft bringen? Die Leute sind ausgesprochen vernünftig. Wenn King bis heute Abend nicht eintrifft, müssen sie bis morgen möglichst schnell verschwinden. Ich werde sie schon rausjagen. Guttard hatte seine Uzi über die Schulter gehängt und hielt in jeder Hand eine Handgranate und entsicherte sie mit den Zähnen. Eine der Doppeltüren stand offen. Ein Mann in einem kurzärmeligen weißen Hemd stolperte ins Licht und in der Hand hielt er ein Gewehr. Kamerad! Pal! Kamerad! We don't want any trouble! Das war die Stimme des Funkers, der meine Meldung von Willens aufgenommen hatte. Im nächsten Augenblick stolperten hintereinander mehrere Männer in kurzärmeligen weißen Hemden heraus. Ich hielt meine Uzi wahrscheinlich so, als könnte ich es kaum erwarten, sie zu benutzen. Guttard hatte gesagt, ich sollte alle Zimmer durchsuchen. Genau das tat ich. Ich führte seinen Befehl aus. Ich behaupte nicht, ein Heiliger zu sein, aber dass ich mich in dieser Präfektur von Amari der Plünderung schuldig gemacht hätte, ist vollkommen falsch. Ohne schuldhafte Absicht kann es keine Schuld geben. Im Büro des Adjoint lag im nicht verschlossenen Safe ein Bündel Pässe, die von einem Gummiband zusammengehalten wurden. Und ein Stapel von Cartes d'Identité, die für ansässige Ausländer ausgestellt waren. Und da ich keine Schlüssel finden konnte, um den Safe zu verschließen, schienen mir die Pässe und das Geld in meinem Rucksack sicherer aufgehoben. Und da wanderte auch alles hin. King und das Gros trafen kurz nach 4 in der Stadt ein. Eine Stunde später kapitulierte die Garnison formell. Die Maschinengewehre wurden den Leuten abgenommen und man wies sie an, bis zu einem Waffenstillstand mit der Regierung von Ugasi das Kasernengelände nicht zu verlassen. Mir war klar, dass Willens wusste, wann ich seine Meldung durchgegeben hatte. Solange er glaubte, ich hätte mein Möglichstes getan, hatte ich immer noch einen Fuß oder wenigstens eine Zehe im feindlichen Lager. Einige Kisten Gin trösteten uns darüber hinweg, dass es in der Präfektur keine Küche gab. Zusammen mit den Jumet-Leuten saßen wir im Erdgeschoss der Brauerei. Ich wusste, dass ich heulen würde, wenn ich mich gehen ließ. Du hast doch keine Ahnung, wovon sprichst du? Was bist du, mein liebes kleines Schätzelchen, du? Wie? Du bist was? Ein Funker? Du, ich verstehe nicht. Feuerkraft und Tempo, das allein zählt. Wenn du noch Glück brauchst, kannst du gleich den lieben Gott bitten, dir in den Hintern zu kriechen oder dir zu funken. Heutzutage kriecht dir keiner in den Hintern, ja? Verstehst du? Wir? Nein, ihr! Erzähl's ihm, Arthur. Der versteht kein Wort. Sag's dem Idioten auf Englisch. Bis zu diesem Augenblick war ich diesem schmalköpfigen Funker überhaupt nicht aufgefallen. Ich war lediglich der Mann mit der Maschinenpistole gewesen, dem er sich zufällig ergeben musste. Komm, übersetz das diesen Teebeutel. Und kaum hatte ich den Mund aufgemacht, wusste ich, dass ich einen Fehler begangen hatte. Jetzt hörte der Funker mich Englisch reden. Und seine Augen wurden groß, als er meine Stimme wiedererkannte. Du bist der Hund, mit dem ich heute Morgen über Funk geredet habe? Was hat er gesagt? Ich wusste, dass Willens zuhörte. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er aufstand. Wie war das? Der Rest liegt bei Ihnen? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Willst du etwa sagen, dass ich lüge? Wenn ich eine Stimme gehört habe, erkenne ich sie wieder. Sie haben jetzt Ihre verdammte Meldung. Der Rest liegt bei Ihnen. Das warst du doch. Ja, jeder kann sich irren. Ich muss erst mal den Gin loswerden. Wenn ich zurückkomme, reden wir, ja? Haltet den Drecksack auf! Die Rat hat uns verraten! Als ich hinausging, rief er noch einmal, du Drecksack. Ich musste die Dunkelheit der Eingangshalle erreichen. Trotman hätte keinen Moment gezögert, mir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Draußen stand Willens. Kommen Sie, diese Leute können uns ziemlich gefährlich werden. Wo steht Ihr Lastwagen? Im Hof. Ist das Funkgerät noch drauf? Ja, eingeschlossen. Na dann los, vergessen Sie nicht Ihre Maschinenpistole. Jensen 3, Fielder ruft Jensen 3, Fielder ruft Jensen 3, Ende. Hier Jensen 3, Fielder. Nach einigem Hin und Her redete vor allem Jensen 3. Willens schien irgendwelche Anweisungen zu bekommen. Plötzlich erstarb das Jaulen des Generators. Versteck dich, schnell unter den Lastwagen. Wo steckt er? Ist er hier? Wen meinen Sie? Unseren kleinen Arthur natürlich, wen sonst? King will ihn sprechen. Der Funke hat ziemlich viel geredet. Ich weiß nicht, wo er steckt. Wir werden ihn schon finden. Einer von uns wird diesen fetten Trottel bestimmt finden. Der hockt hier in irgendeiner Ecke und macht sich in die Hosen. Machen Sie sich keine Sorgen, Guttab. Den Zettel, den Sie mir gegeben haben, habe ich schon vor Stunden verbrannt. Und ich bin nie in der Nähe des Funkgeräts gewesen. Eigentlich sollten Sie sich Sorgen machen, Willens. Ich mache mir keine Sorgen. Streng genommen schulden Sie mir 2000 Mark. Deutsche Mark. Haben mir genügt die Hälfte der Summe in Frauen, belgischen Frauen oder lieber doch in französischen. Für einen Mann in Ihrer Lage ist das ein gutes Geschäft, ein sehr gutes Geschäft. Seien Sie schatten den Stich, Guter. Ich habe kein Geld bei mir. Ja, Herr Mieser. Ich kroch aus meinem Versteck, machte 3 Schritte und schlug Guttard meine Maschinenpistole so kräftig, wie ich nur konnte, über den Kopf. Die Uzi wiegt 4 Kilo. Und wohin jetzt? Zur Straße und über den Fluss, wenn wir es schaffen. Changa schickt uns ein Motorboot. Von der Straße ging es steil zum Ufer hinunter. Der ganze Hang war übel mit Gestrüpp bedeckt. Sehr bequem wird es nicht sein, aber anders geht es nicht. Auf dem Hintern rutschend folgte ich Willens, während ich mit den Füßen nach einem Halt suchte. Ein Ast schlug mir den Hut vom Kopf. Festhalten! Nicht zu schnell, oder Sie landen in der Soße! Was von oben wie das Flussufer ausgesehen hatte, war ein Streifen Sumpf. Es stank zum Gotterbarm. Willen steckte ebenfalls drin. Über den Fluss hinweg gab er mit der Taschenlampe ein Lichtsignal. Ein Motorboot tauchte auf, der Auspuff blubberte und der Mann am Steuer versuchte, es ans Ufer zu manövrieren. Am Bug stand ein zweiter Mann mit einer Maschinenpistole. Als wir bis zur Brust im Wasser zum Motorboot warteten, hatte ich keine Kraft mehr, selbst ins Boot zu klettern. Und dann war ich eine Weile ohnmächtig. Hey Arthur, wach auf! Wir sind jetzt in Ugazi. Es ist besser, wenn wir das Zeug jetzt abnehmen. Willens warf sein Abzeichen über Bord. Ich nahm meines auch ab, warf es aber nicht weg, sondern steckte es in meine Tasche. Man weiß nie, ob solche Sachen nicht irgendwann plötzlich wieder ganz nützlich sind. Immerhin, es war ein Offiziersabzeichen. In Changa wohnte ich eine Woche im Hotel. Willens hatte durchgesetzt, dass die Humid meine Hotelkosten übernahm und außerdem besaß ich immer noch seinen Schuldschein. Als Reporter von Nachrichtenagenturen in der Stadt auftauchten, ließ Willens King wissen, er werde den Agenturleuten die ganze Story im Detail erzählen, wenn man seine Frau nicht sofort zu ihm ließe. 3 Tage später saß ich mit Barbara Willens bei einem Drink auf der Veranda des Hotels. Tut mir leid, Arthur, dass die Sache nicht ganz so geklappt hat wie geplant. Ja, hätte ich weniger getan oder überhaupt nichts, wäre ich jetzt auf der Seite der Sieger. Sie sind nicht oft auf der Seite der Sieger gewesen, was, Arthur? Ich habe immer überlebt. Oh ja, das ist wohl auch eine Art Sieg. Aber wenn es Ihnen ein Trost ist, diesmal haben Sie wenigstens nicht verloren. Nur mein Job bei der SMMAC. Ach, den hätten Sie sowieso nicht mehr lange gehabt. Jumet und SMMAC haben sich geeinigt. Wie bitte? Wie geeinigt? Vielleicht dauert es noch eine Weile, bis die Einzelheiten in Genf ausgearbeitet worden sind. Aber alles andere steht bereits fest. Den Fleck mit seltenen Erden werden Sie jetzt gemeinsam ausbeuten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Diese Hunde sitzen in irgendeinem Büro in Genf und teilen sich die Beute. Die seltenen Erden gehörten den Ugassis. Oh. Sie sind ihnen gestohlen worden. Wir sprechen von Geschäftsleuten, Arthur, nicht von Pfadfindern. Die Humet besaß etwas, von dem die SMMAC auch ein Stück wollte. Wollen wir uns noch einen Drink bestellen? Wenn ich in einem Waschraum eine Brieftasche klaue, dann ist das Diebstahl. Aber wenn die SMMAC oder die Humet seltene Erden im Wert von 3 Millionen Dollar klauen, dann ist das Wahrnehmung von Interessen. Die Pässe, die ich hier habe, und zwar alle 16, sind mein Kapital. Dünne Hefte, auf die ein Wappen gestempelt ist und auf deren Innenseite in winziger Schrift der Name einer Firma in Frankfurt steht. Heutzutage gibt es auf der Welt mehr als 140 souveräne Staaten. Warum sollte es nicht noch einen weiteren souveränen Staat geben und warum sollte dieser Staat nicht auch Pässe ausstellen? Ein souveräner Staat mit eigenen Pässen, der einzig und allein gegründet wird, um den Staatenlosen bei ihrer Suche nach offizieller Identität zu helfen, der ist seit langem überfällig. Mit Pässen zu einem fairen, vernünftigen Preis. Bei meinem neuen Pass beträgt der Preis 500 US-Dollar. Das finde ich fair und vernünftig. Wie sagte mein Vater immer? Schmutzige Geschichte. Nach dem gleichnamigen Roman von Eric Embler. Aus dem Englischen von Günther Eichel. Es sprachen Arthur Simpson, Jens Harzer, Carter Gavin, Simon Roden, Genadou, Joachim Nimtz, Guttard, Bernhard Schütz, Hayek, Andreas Serda, Mademoiselle Kaufmann, Rebecca Serda, Irma Tsiguris, Marianne Roger, Jean-Baptiste King, Walter Renneisen, Captain Tropman, Rainer Bock, Kapitän Velay, Gerion Nussbaum, Adrian Willens, Bodo Primus, Barbara Willens, Sascha X, Funker, Frank Stöckle. Ton und Technik, Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz, Konstanze Renner. Komposition, Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung, Angela Di Ciriaco-Sustorf und Peter Rothin. Regie, Peter Rothin. Produktion, Südwestrundfunk 2009. Dramaturgie, Uta Maria Heim.